So. Ja, ich bin bereit. Wir können loslegen. Ganz kurz mal eben. Ganz kurz noch was. Gags.exe. Ich muss ganz kurz was Privates wird geöffnet. Nochmal ganz kurz. Sofort. Ma, ma, mea, mo, mo, ma. Dodona, Dodona, Dodona, massiv übersteuert. Buongiorno, Signora, bella donna, andiamo. Das ist der Buongiorno, Podcast, Signora, bella donna, andiamo. Hey Schatz, das ist der Podcast, den ich zeigen wollte, der, dem die immer italienisch sind. Tante Trude tanzt mit Theo, Tango, Twist und Tarantella. Tante Trude tanzt mit Theo, Tango, Twist und Tarantella. Tante Trude tanzt mit Theo, Tango, Twist und Tarantella. Was ist denn Tarantella? Das ist auch eine Art, ein rhythmischer Bewegungsablauf, Tanz genannt, aus dem fernen Bolivio. Okay. Mach mal eine andere, ich bin sofort fertig mit meinem privaten Gedöns hier. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Cast. UFO! Hey! Hey! Geil! Gott! Hey, hier mal! Nimm mein Geld! Mit Stefan Titze und Florentin Will, Ich begrüße dich. Leider heute in diesem Raum. Oh, Mann. Möbel fehlen komplett. Das ist alles ein bisschen Chaos. Sorry. Leider müssen wir komplett das Impressum von unserem neuen Podcast ändern, denn Stefan, er ist bekannt als Witzfigur. Jeder kennt ihn, hat sofort ein Lächeln auf dem Mund, wenn man seinen Namen hört. Aber Stefan hat es sich nicht länger lumpen lassen. Er möchte dieses Spiel nicht mehr mitmachen. Er hat seinen alten Namen abgeworfen. Stefan hat seit dieser Woche einen neuen Namen. So, ich fand meinen Namen schön. Also ich wollte jetzt nicht einen komplett neuen Namen. Ich dachte mir, so eine kleine Änderung wäre ganz schön. Ich heiße ab sofort, und das ist jetzt kein Scheiß, wir machen oft, sind wir bekannt für unsere Scherze. Das stimmt nicht diesmal, das ist eine wahre Geschichte. Ich heiße ab sofort Stefan Tietze. Ja, vielleicht können wir auch Beweisfotos posten. Ja, wie kam es denn dazu? Also ich habe den neuen Reisepass beantragt, wie ich auch in diesem Podcast, glaube ich, mal erzählt habe. Weiß nicht, vielleicht habe ich deswegen Langeweile rausgeschnitten. Für Fans der Reisepass-Plotline, die nicht genug getragen haben. Also, die Storyline, was ist denn jetzt? Geil, dass die Storyline mal irgendwann in Folge 3 angefangen hat, dann irgendwann in Folge 17 mal wieder eine Rolle gespielt hat und jetzt wieder aktuell wird. Diese Storyline ist so weiterzuführen, dass ein Fehler gemacht wurde, weil ich war am 1. März da, das war der erste Tag der neuen Reisepässe und dann ist ein Fehler unterlaufen und ich heiße jetzt in einem offiziellen Ausweisdokument Stefan Michael Tietze. Zweimal Tietze und ich... Doppeltietze. Und es ist so ein weirder Moment, wenn man am Amt steht und lachen muss. Mhm. Weil die meisten Leute sind genervt. Die arbeiten, sind genervt. Aber hallo, die Leute, die da sind, wollen nicht da sein, sind genervt. Die Leute, die da dran sind, sind genervt, weil sie so lange warten mussten. Die Leute, die warten, sind genervt, weil sie noch nicht dran sind. Alle sind genervt und ich stehe mitten in dieses Raumes und muss laut loslachen, weil mein Ausweisdokument mir bescheinigt, Stefan Tietze zu heißen. Ich habe ein Foto davon gemacht, ich schieß mal rum. Aber wie gut ist das denn, ey? Vor allem, würdest du nicht auch gerne einen lustigen Namen haben? Bist du auch so ein lustiger Vogel? Ich habe mir tatsächlich diese Woche überlegt, weil ich hatte ein Gespräch mit einer Kollegin, also was heißt Gespräch? Sie hat gearbeitet, während ich auf sie eingeredet habe. Ein Streitgespräch. So dieses klassische, diese Art von Gesprächen, wo in der Mitte des Gesprächs der eine Gesprächspartner sagt, redest du mit mir? Ne? So diese Art von Gespräch. Oder ganz gesagt, den Kopfhörer abnimmt und sagt, was? Genau, und man hat bis dahin gemerkt, ich dachte, die hat nur eine seltsame Frisur. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Kopfhörer sind. Und da kam dann das Thema auf von wegen reimende Vor- und Nachnamen. Und ich habe mir überlegt, müsste ich eigentlich mein Kind Till nennen? Till Will? Ja. Eigentlich als Comedy Ambassador, wo ich mich sehe, dass ich diese Wild ein bisschen mehr Schmunzeln auf die Lippen zaubern möchte, dachte ich mir, eigentlich muss man das machen. Könnt ihr mal eine Collage machen, wo Körpergeräusche von Florentin Will, die Anekdoten beeinflussen und mittlerweile sein Sprechen beeinflussen, das ist letzte Woche auch schon vorgekommen. Machen wir eine Collage daraus. Auch aus einer Moin Moins. Einfach mal alles, was ihr habt von ihm, rausnehmen, wo er anfängt, wo er seinen Satz anfängt, den er abbrechen muss wegen Körpergeräusch. Ja, übrigens für Leute da draußen, die es gar nicht wissen und die zu wenig Zeit haben, die ganzen Podcast-UFO-Folgen zu hören, es gibt mittlerweile einen YouTube-Kanal, der fast ausschließlich Best-of von Podcast-UFO-Folgen bringt. Dieser YouTube-Kanal heißt Tomb Raider Fan. Er ist ein bisschen... Und er bringt Best-ofs der Podcast-UFO. Und das Magische an diesem Kanal ist, dass die Best-ofs, die da zusammengeschnitten wurden, länger sind als die eigentlichen Folgen des Podcast-UFOs. Was ganz interessant ist, wie das genau funktioniert, weiß ich bis heute nicht. Aber ich glaube, es heißt wirklich Tomb Raider. Der Fan, könnt ihr jetzt alle mal gucken. Ja. Aber das ist ein bisschen, führt ein bisschen in die falsche Richtung. Man denkt, oh, das sind bestimmt Tomb Raider-Videos. Und dann sind der Podcast-Suche voll. Genau, was denken denn die Leute? Tomb Raider-Fan 1987. Heißt diese, zwei Fragen. Diese Person. 1987, ist das wirklich unsere Zielgruppe? Wann bist du geboren? 91, okay. Ja. Dass Leute älter sind als wir, die unseren Podcast hören, uns beim Leben zuhören, finde ich ein bisschen befremdlich. Aber oder? Hört da mal rein, wir können ja vielleicht so eine das Podcast-UFO-Empfehlungsrunde machen. Also ich empfehle euch diese Woche Tomb Raider-Fan 1987. Hast du irgendwas, was du denn... Ja, Funny or Die. Ja? Okay. Sonst noch irgendwas, irgendeinen Podcast, den du empfehlen kannst? Also? Nee, fällt mir gerade nichts ein. Alles klar. Fällt mir gerade gar nichts ein. Ansonsten, ja, interessant zu sehen, dass diese Reisepass-Plotline endlich ihr Ende nimmt. Würde mich mal wieder freuen, wenn es mal wieder die Kampffisch-Plotline mal wieder ein Revival... Wie, das, so wie soll das passieren? Ja, aber keine Ahnung, ein gewitzter Drehbuchautor kann sich da was einfallen. Lassen, nein, Flashbacks oder so. Das Aquarium-Equipment ist jetzt in meinem Kellerverlies. Ja. Und es ist wirklich wahr. Ich habe wirklich so einen Kellerverlies. Was ist da noch alles? Die Lampe, die da vorher, also mehrere Lampen, die vorher in der Wohnung hingen, als ich die bewohnt habe, dann. Dann so eine große, so ein Badezimmer, Spiegel, wo man auch denkt, warum braucht man einen Spiegel im Badezimmer? Ja. Habe ich jetzt mal alle Spiegel rausgenommen. So. Ich habe keinen Spiegel in meiner Wohnung. Ich verachte Spiegel. Jetzt weißt du nicht mehr, wer du bist. Du duschst immer die falsche Person. Das ist immer ich so, denke immer, what? Hä? Und dann sehe ich mich manchmal hier, auch in Videos oder sowas, wenn man mal gefilmt wird, denke ich mir, wow, das bist du. Ich sollte mir wieder kämmen eigentlich. Ja, sollte ich mal wieder ein bisschen waschen. Vielleicht bist du auch bist du ein Vampir irgendwann und merkst es gar nicht. Das ist halt die große Gefahr. Und da steht ein Tisch drin, den ich mir selber gekauft habe, bis heute nicht wieder verkauft habe. Ich hab den dann ausrangiert, weil er zu niedrig ist. Der ist zu niedrig. Der ist wirklich nur... Fehlkauf, Stefan. Nein, das geht weit darüber hinaus. Der ist 10 cm groß nur. Und das habe ich nicht gewusst. Ich hätte den gekauft bei Ikea und dachte mir so, wow, ich brauchte einen Wohnzimmertisch. Und dann war das halt so ein Lounge-Tisch. Vielleicht ein Teller einfach nur, ein hoher Teller. der ist so breit, der ist so eine Rechteckform hat der, aber der ist wirklich nur so 20 cm hoch. Und dann habe ich gedacht, da fehlen noch jetzt Teile. Und man baut das ja auch auf, so ein bisschen, man baut das ja auch mit so einer Haltung auf, wie wenn das jetzt schlecht aussieht, ist das meine Schuld und nicht Ikea. Ja. Ikea macht das schon ganz richtig, weil die halt das so ein bisschen so ein Task draus machen und die Schuld so ein bisschen wegschieben, so wegwerfen wie so eine Handgranate. Und dann stand plötzlich dann vor mir auf der relativ hohen Couch, normal großen Couch, stand dann ein kleiner Tisch, der mehr wie so eine, man hat ein Paket auf dem Boden vergessen, Höhe hatte. Ja. Und das war ein bisschen seltsam. Und dann habe ich den dann irgendwann ausrangiert und gegen einen richtigen Tisch gekauft. Aber wer hat denn, das war so eine Lounge-Optik. Das ist auch so ein Gegenstand, den ich mir in meinem Leben nie kaufen werde. Das ist so ein Couch-Tisch. So mega dieser cool. Zu niedrige Tisch. Nie mega will ich das kaufen. Nie. Ich hab jetzt so einen Holztisch, einen Massivholztisch. Sieht richtig cool aus, wenn da jetzt die Whisky-Flaschen und die Bierflaschen draufstehen und die meine ganzen, so die Coke-Lines, die man da hat. Weißt du, Stefan Tietz ist auch eine der Personen, der dich einlädt zu sich nach Hause, dann schön mal einen Drink, schön Whisky kippen und dann kriegst du das Whisky-Glas, dann sagt er, ja, aber bitte nimm die Untersetzer für die Gläser. Oh, das sind die so schlimm. Das ist halt dann so ein Stefan Tietze-Abend, wo du einfach weißt, die Nacht wird wild, wenn es schon so losgeht. Ich liebe Kratzheim. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die Kratzer am Tisch lieben. Aber ich war im Zuge bei der Bachelorarbeit mal bei meinem Professor zu Gast. Und bei dem ist das so. Bei dem muss man dann auch natürlich auf seinem Echtholztisch muss man dann Untersetzer drauf haben und so. Und am schlimmsten sind Spiralblöcke. Da wollte ich nämlich einen Spiralblock nehmen, um meinen Laptop nicht auf den Tisch zu stellen. Und dann hat er gesagt, nein, die sind noch viel schlimmer. Und dann, hast du deinen Spiralblock auf den Laptop gegeben? Dann habe ich genau umgekehrt. Ja, Prioritäten. Ja. Jesus. Krass. Apropos Prioritäten. Ja. Falls ihr nicht wisst, was soll ich mir demnächst zuerst anhören von Florentin? Soll ich mir mal Moin angucken? Soll ich mir das Podcast-UFO anhören? Jetzt. Soll ich mir irgendwas von Stefan anhören? Nein! Florentin hat was Neues am Start. Florentin hat ich hätte schon bessere Überleitung machen können im Laufe des Podcasts, aber ich habe es mir für diesen Moment auch überlegt. Florentin hat ein ganz, ganz tolles neues Projekt gestartet, was ich selber mit großer Freude höre. Und zwar redet er über den Psychoanalytiker Jacques Lacan und hat dann mit einem Podcast, mit einem, dem Führenden, was ich spannend finde, weil dass du den, dass er mit dich mit auf dich hinabwürdigt, um mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Der große Lacan-Experte Rolf Niemitz. Rolf Niemitz, ja. Ich habe tatsächlich ein neues Podcast-Projekt, ein Solo-Podcast. Den Lacast. Den Lacast, der einmal im Monat rauskommt. Und wir haben 3 Folgen schon aufgenommen und bei jeder Folge war es immer so, dass Stefan verregnet draußen vorm Fenster stand und reingeguckt hat und dann immer so mitgeredet hat. Mit so einem Lacan-Shirt ja. auch. Aber es ist mein Solo-Podcast. Stefan ist nicht dabei. Es tut mir leid, aber für alle, es ist ein ernstes Projekt. Wenn man eine andere Seite von mir entdecken will, guck mal vorbei. Lacast, lacast.de oder auf Facebook kommt ihr gucken. Ja, das ist ja interessant, weil jetzt mal so eine neue Zielgruppe für mich erschlossen wird, so ernsthafte Leute einfach, weil wir sind ja umgeben, alle Leute, die uns mögen, mögen Comedy und wir mögen Comedy und wir denken, ja, alle mögen Comedy und Leute, die wir nicht erreichen, für die sind wir einfach nicht lustig genug, die müssen wir irgendwie anders erreichen, aber es gibt auch mehr als genug Menschen, die einfach überhaupt keinen Humor und Comedy in ihrem Leben haben, null. Und die erschließe ich jetzt so ein bisschen. Und ich will alle erschließen, du willst alle haben. Ich will alle haben, ich will einfach alle haben. Und ich habe einfach schon so ein paar, und der Podcast ist so aufgebaut, dass ich so ein bisschen Fragen stelle und der Experte halt antwortet, also irgendwie 90% Redeanteil hat. Und die schönste Kritik, die ich zu dem Podcast bekommen habe, war, ja, sehr interessanter Podcast, wenn man sich die Fragen und Meinungen von Florentin Will wegdenkt. Ich denke so, nice, danke schön. Aber das ist halt ein anderer Level halt so, da bist du dann, hast du bist ein größeres Haifischbecken. Aber hört mal rein. Nee, ich find's vor allem cool, weil, ich finde es spannend, wie sehr und wie tief du dich mit Psychoanalyse auseinandergesetzt hast. Das ist eine geheime Leidenschaft. Obwohl du tatsächlich eigentlich ein sehr unausgeglichener Mensch bist, dem ich eine geringe emotionale Intelligenz unterstellen würde. Was meine ich nicht böse, aber du bist soziale Beziehungen und sowas und wie man mit Menschen reden sollte und wie man sich in Meetings verhalten sollte, ist nicht so deins. Mhm. Und deswegen finde ich es total cool, weil in meinem Kopf hatte ich liebe Fragezeichen in meinem Kopf. Und das ist ein Fragezeichen, was sich gebildet hat, wie sich jemand, der dann so ist, so sehr für Psychoanalyse oder gerade deswegen vielleicht für Psychoanalyse interessiert. Ja. Hört mal rein. Hört auf jeden Fall mal rein. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ja, bist du wirklich? Ja. Bist du bei uns auch gespannt aufs Feedback? Nee. Ich muss aber auch sagen, mir ist auch aufgefallen, dass viele Leute sich nicht für Humor interessieren. Weil normalerweise bin ich bei einer Preisverleihung im Jahr. Das ist der Comedy-Preis. Oh ja. So, das ist cool. Also das ist auch nicht cool, das ist auch furchtbar. Aber auf einer anderen Ebene wie der, wo ich jetzt war, die Goldene Kamera. Mhm. Und die Goldene Kamera ist eine unfassbare Veranstaltung. Das aber ganz wirklich kurz, das sind schon so ein bisschen die deutschen Oscars. Oder? Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schwer, den Überblick zu bewahren, weil es gibt ja so viele, so Grimme-Preis und Fernsehpreis und Goldene Kamera und dann Otto und Bambi und ja, so ganzen genau. Crap. Ja, genau, schwierig einzuordnen. Was aber um es kurz mal einzuordnen, ich bin hin und dann wollte ich halt, es war in Hamburg, ich bin mit dem Zug gefahren und ich wollte halt nicht mega einen Koffer mitnehmen oder so, sondern meinen Rucksack. Und hab dann meinen Anzug in meinen Rucksack gestopft, wie man das halt so macht. Ja. So, und dann dachte ich mir, fuck, kannst du mit dem zerknitterten Anzug da hinkommen? Und dann stand auf der Einladung sogar, in Smoking und Fliege bitte kommen. Das war der Dresscode. Das heißt, ich bin weit unterm Dresscode, nicht nur mit dem Anzug, sondern mit dem zerknitterten Anzug gekommen. Ja. Und es waren wirklich alle mit Fliege und Smoking gekommen. Ja. Und es war einfach krass. Also die haben sich alle dran gehalten. Und es war wirklich eine krasse Veranstaltung einfach, mit heftigen Stars dann auch. Und das war eine ganz seltsame Veranstaltung, auch weil ich mit niemandem sprechen konnte, weil die alle eine ganz andere Sprache sprechen als ich. So Gags zu machen, kommen gar nicht an. Leute verlassen dann das Gespräch einfach und gehen weg. Das ist nicht wie im Comedy-Preis, wo du lustige Leute kennenlernst und so weiter. Ja. Das ist da nicht. Vor allem, um kurz mal etwas ein Gefühl zu geben für die Größe. Du wurdest von der Veranstaltung zur Toilette mit einem Golfcaddy gefahren. Von Leuten, die als Zirkuspagen gekleidet waren. Die Frauen hatten so große Frauenfedern, Verzierungen. Die Männer hatten also ein Zirkusdirektor-Outfit an. Und es war einfach alles in so einem Zirkusthema. Und in der Mitte dieser großen Messehalle, wo diese Veranstaltung stattfand, die Aftershow-Party, war einfach so ein riesen Süßigkeitenstand. Das sah aus wie Schokoladenfabrik. Es war einfach eine Menge. Das war, kennst du diese kleinen Süßigkeiten? Das sind so kleine Bällchen, so rote Bällchen. Die sind so mit so Zucker glasiert und so. Und da, die schmecken so nach Beeren. Sehr lecker. Davon waren Milliarden auf so einem großen, größer als ich befindlichen Haufen aufgeschüttet und überall Käse und dann gab es bestimmt 20 Essensstände und dann kam plötzlich die Blaskapelle rein. Dachte mir, was ist denn jetzt eigentlich los? Dann in der einen Hälfte waren plötzlich Laserschwerter und Star Wars Sachen. Wow. Dann da in der anderen Ecke war plötzlich eine Kreuzfahrtausstellung, wo man dann so VR-Brillen aufbekommen hat, um die Kreuzfahrt. Da waren Katja und ich war mit Katja da, waren plötzlich plötzlich auf so einem Schiff eine Stunde lang, weil wir diese VR-Brille aufbekommen haben. Es war die weirdeste Veranstaltung ever. So eine komische Größe, die die hatte. Ganz also es ist komisch, dass dann auch immer so dieser Business-Aspekt drin ist, dass dann so Leute so Werbung machen wollen, so für ihre Kreuzfahrt. Ja, das sind die Multiplikatoren. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass du die Oscar-Verleihung machst und dann danach irgendwie Aftershow-Party, alle stehen da mit ihrer goldenen Statuette und dann kommt dann irgendwie noch so Nestle vorbei und sagt so, hey, habt ihr Lust, dieses Pulver in eure Milch zu rühren? So, nein, wir wollen jetzt gerade unseren Ruhm genießen. So, das macht einfach alles kaputt. So dieser massiv kommerzielle Aspekt, den es ja beim Comedy-Preis auch gibt, da gibt es dann auch so verschiedene, ist ein McCafé, macht der Comedy-Preis ist wirklich so, boah, das ist so eine Kaschemme dagegen. Absolut, aber deswegen mag ich ihn auch so. Das, ja, ich auch. Der hat wirklich ist so ein bisschen ein, was Widerwärtiges. Ja, so einen richtigen, so da geht niemand gerne hin, aber irgendwie alle lieben die Hässlichkeit davon. Und ich wusste ja auch nie, wer ich war und da sind ganz viele Presseleute, aber die wollen auch niemanden verpassen, den sie vielleicht nicht kennen. Mhm. Das heißt, da kommen ganz oft Leute zu dir, die dich fotografieren wollen. Und habe ich immer, bin ich einfach mal vorbeigegangen, habe immer so eine Hollywood-Star, ich habe halt meine Hand vor meinem Gesicht Geste gemacht und weitergegangen. Was clever ist, weil dann wahrscheinlich die Aufmerksamkeit noch weiter steigt. Ja, ja. Aber das war auf jeden Fall eine unfassbare Veranstaltung. Und dann sind wir mit dem Golf-Caddy die ganze Zeit rumgecruised, will ich nie wieder hin. Furchtbar. Aber Colin Farrell war da. Sehr bisschen zu aufdringlich, finde ich den. Nur Kirk Kidman war auch. Ah, dann nervig, klebt die an einem dann den ganzen Abend, wenn man einmal mit der redet. Oh Gott, unangenehm. Das ist echt nervig. Ja, nee, das war echt krass. Du hast keine Lust. Na, es ist immer so ein bisschen, gerade bei den Hollywood-Stars, denke ich mir, das ist so ein bisschen wie dieses Woody Allen-Zitat irgendwie, ich möchte nicht Teil eines Clubs sein, der mich als Mitglied hat. So ist es auch so, diese Stars werden in dem Moment uninteressant, indem sie bei der goldenen Kamera sind. Die Stars heben nicht die goldene Kamera, sondern die goldene Kamera zieht die Stars runter. Ja. Und auch wenn es Colin Farrell ist, denke ich mir sehr gut, du Lappen, du bist auf der goldenen Kamera, ich bin auf der goldenen Kamera. Also jetzt, wir sind schon so auf Augenhöhe dann irgendwo. Ja. Natürlich nicht, aber so, das ist dann, zieht die runter. So, das will ich dann gar nicht. Ja, ich verliere dann das Glamour. Das ist auch wirklich schwierig, darüber jetzt Gags zu machen, weil es einfach so eine andere Lebenswelt war. Und dann bin ich die ganze Zeit mit so meinen Goodiebags rumgelaufen, als wäre ich gerade einen Tag lang shoppen gewesen und hatte dann so Hemden geschenkt bekommen und so komische so Vodafone-Pakete geschenkt bekommen und dann so Essen geschenkt bekommen. Und dann habe ich halt dann nachts noch was zu essen geholt und was zu trinken geholt. Du bist dann auch so ein klassischer Abstauber, ne? Klar, easy. Ja, klar. Auch. Swag, stuff we all get. Ich habe auf so einer Feier dann immer zwei Ziele. Möglichst viel essen umsonst, möglichst viel umsonst geschenkt bekommen. Und möglichst früh gehen. Möglichst früh gehen. Ja. Hat nicht funktioniert. Ja. Gut, Stefan, das sind aber die anderen Stories. Das sind die Stories, die ihr nicht hört im Podcast, sondern die dann nur unsere Praktikantin hört zum achten Mal. Das ist dann unter Tränen. Nee, da habe ich mich auf der Tanzfläche verloren. Mhm. Das war auch ganz interessant. Judith Rakers auf der Tanzfläche zu sehen, weil die ganzen seriösen News-Channel haben ja auch Preise bekommen, die goldene Kamera. Mhm. Und die waren danach alle sturzbetrunken auf der Tanzfläche. Und dann fängt an, die Welt zu bröckeln. Weil sobald du dann Karim Joska, Judith Rakers und Peter Klöppel auf der Tanzfläche siehst, wie die sich Wein oder Bier übers Dekolleté gießen und damit Jorge González plötzlich auf der Tanzfläche stehen, dann zweifelst du ein bisschen an dem Wissen, was du von der Welt hast, was du nur durch die gewinnst. Ja klar, es ist ja so ein Medium, ne? Du erfährst durch die Welt. Ja, die sind dein Fernrohr. Wenn die unzurechnungsfähig sind, denkst du dir, Ja, die sind dein Schlüssel zur Welt und die plötzlich besaufen sich auf der Tanzfläche und fallen um, weil sie zu betrunken sind. Dann denkt man, okay, wenn Michael Kessler sturzbetrunken auf der Tanzfläche steht und Luftgitarre spielt, denkst du, okay, das kann man so, das ist okay, das ist eine Comedy-Figur, die darf das machen. Hugo Egon-Balder darf an der Bar sitzen und auf den Tresen kotzen, sprichwörtlich. Ja. Aber Judith Rakers nicht. Aber auch diese ganze, ich hatte diese Halligalli-Nummer mit Ryan Gosling, so eine coole Nummer alles, aber ich hatte tatsächlich streckenweise wirklich Mitleid mit der goldenen Kamera, weil das sind einfach arme Schweine, so natürlich, das weiß doch jeder seit Jahren, dass die Stars einladen, einfach um sie damit zu schmücken und es ist ja so, wenn wir über die goldene Kamera reden, das erste, worüber wir reden, ist Colin Farrell und die andere. So, das ist ja genau das. So, wir sind ja in dieser Falle drin. So, und jeder fragt ja, wenn du auf der goldenen Kamera warst, fragt dich, hey, wie ist denn Colin Farrell so am Buffet? So, was nimmt er sich als erstes? So, das ist ja die erste Frage. Das interessiert ja auch Leute. Das heißt, die goldene Kamera tut ja nur dem Anspruch sozusagen Genüge, wenn sie solche Leute dann auch einlädt, auch verzweifelt. Und jeder weiß, dass Leute den Preis kriegen, wenn sie ja gerade in der Gegend sind. So, aber wir sind halt nun mal Deutschland, wir sind halt nun mal nicht Hollywood, wo du an jeder Ecke eine Emma Stone erwartest, sondern bei uns ist halt was Besonderes. So. Und deswegen kann ich das auch verstehen. Und natürlich ist es lächerlich, wenn die extra dafür dann auch denen auf jeden Fall einen Preis geben und so, aber mein Gott, So, dass jeder weiß, dass wenn die Person gewinnt, die einfach nur da ist, ist ja klar, dass da keine große künstlerische Entscheidung dahinter stand. Deswegen ist eine coole Aktion, war sehr lustig zu sehen, hat Spaß gemacht. Das aber irgendwie dachte ich mir schon so, mein Gott, schlag doch nicht auf den Leuten rum, die eh schon am Boden liegen. So, mein Gott. Das Lustige war, dass Colin Farrell wohl, habe ich nachher gehört, neben mir stand an dem Buffet, wo das Süßigkeitenbuffet war. Ich aber keine Augen für die Leute hatte drumherum, weil der Süßigkeitenbuffet der Wahnsinn war. Ja. Das war der Wahnsinn. Der eigentliche Star war das Süßigkeitenbuffet. Mega. Dieser Veranstaltung hat man nur leider nicht gesehen. Krass, unangenehm. Ja, nächstes Jahr räumen wir aber einen nächstes ab, Jahr räumen wir die goldene Kamera. Die goldene digital. Kamera, digital. Wir haben gegen Fresh Torge verloren. Ja, sag das nicht so laut. Naja. Spürst du das, diese Ruhe? Diese Ruhe, die wir gerade haben? Das ist ein Feierabend, ne? Ja. Feierabend. So ein Bierchen? Ganz Feierabendbierchen? Glaubst du, diese Ruhe haben wir noch lange? Glaubst du, wenn es mal irgendwann ein guter Abend durch die Decke geht oder abgesetzt wird? Glaubst du, das ist noch Ruhe? Da ist noch so eine Ruhe? Wie sieht ein Feierabend von Stefan Tietze aus? Also Tietze aus? Also du gehst nach Hause und dann, was passiert dann? Also du hast ja, wann gehst du ins Bett ungefähr? Relativ früh, 23 Uhr. 30. 23 Uhr? 30, ja. Halb zwölf. Okay, so dann hast du, sagen wir mal, noch ungefähr so 3 Stunden, wenn du zu Hause bist. Wie wird das heute Abend aussehen? Also meistens, klar. Ja, meistens komme ich nach Hause. Meistens arbeite ich dann noch ein bisschen was. Mhm. Dann bestelle ich mir was zu essen währenddessen. Mhm. Komme dann zum Essen, wenn es kommt. Mhm. Setze mich damit vor den Fernseher, gucke noch eine spannende Serie. Mhm. Oder irgendwas. Vielleicht surfe ich auch noch ein bisschen durchs Netz. Mhm. Schaue mir lustige Sachen an. Und dann ist es auch schon zu Bett geht's. Das halt. War's dann schon, ne? Ja. Und dann gucke ich meistens noch, entweder habe ich dann noch eine Serie, die ich eine im Bett gucke Serie oder ein im Bett Buch lese. Buch. Oder habe dann da noch irgendwas, weiß nicht, höre einen Podcast oder so. Und dann schlafe ich ein. Und meistens um 1:30 schlafe ich dann ein. Das heißt, ich habe 1 Stunde verbringe ich dann noch im Bett. Und so geht das Leben, dahin. Ja, oder? Aber. Ich dachte ja auch noch, was machen denn Menschen? Menschen haben nur noch Hobbys, die treffen sich noch mit ihrem Schachclub, die gehen noch mal Sport machen, die gehen noch mal ins Fitnessstudio, die gehen noch mal spazieren oder sowas. Das will ich ja erst gar nicht. Da habe ich auch keine Lust mehr zu. Die treffen sich mit Leuten. Weißt du, wir reden den ganzen Tag mit Leuten. Da hast du auch abends keine Lust mehr, mit Leuten zu quatschen. Hast du noch Lust, abends mit Leuten zu quatschen? Nee. Einfach mal Ruhe haben, auch einfach mal alleine, einfach mal sagen, was ist eigentlich so ein Fensterbrett? Ja. Hast du so eine Schublade, wo du ganz viele Quittungen drin hast und Gebrauchsanweisungen? Ich glaube, ich habe jetzt seit 2 Jahren oder so öffne ich keine Briefe mehr, die bei mir zu Hause ankommen. Mach die nicht auf. Mach ich einfach nicht. Aber ich sammle die trotzdem alle. Und ich habe die auch alle. Ich habe ja so einen dicken Stoß Briefe bei mir zu Hause. Ja. Aber ich mache die nicht auf. Aber weil ich habe mich ja nie, also ich habe mich ja umgemeldet, nachdem ich nach Berlin hierher gezogen bin. Und deswegen denke ich mir mal, alles, was wichtig ist, geht eh nach Berlin ins Nichts. Und zu mir kommt nur Crap und das mache ich gar nicht auf. Aber wenn du mal irgendwann über Rot fährst und ein Knöllchen bekommst, wo kommt das dann hin? Ja, wenn dann da draufsteht, so von wegen Freundchen, auf dem Briefumschlag außen dran, wenn er wichtig dann weiß ich aber schon, dann wichtig, komma Freundchen, dann weiß ich schon, ah ja, okay, da ist die Bullerei wieder dahinter, irgendwie die Cops. Die Politessen. Und dann, nee, die Polizei. Und dann mache ich das natürlich schon auf. Dann luge ich natürlich da schon mal rein. Ja. Du bezahlst dann aber nicht, weil du ein Rebell bist. Beim Duschkopf, hast du eine Einstellung? Spannend. Jetzt reden wir, weißt du? Scheiß auf goldene Kamera. Wir sind nicht die Menschen. Wie häufig wechselst du die Einstellung? Ja. Hast du einen Duschkopf, wo du so ein Rädchen hast? Klar, jeder hat die mittlerweile. Ja, ja. So, es gibt 3 Einstellungen. Massage. Das ist die dicken. AKA Masturbation. Die dicken in der Mitte. Mhm. Dann gibt es die normalen. Und dann gibt es etwas, was ich nicht verstehe, was bei mir zu Hause so einen Spiraleffekt hat. What? Ja, mega, mega fancy. Das hat so eine Spirale, das dreht sich so ein bisschen dann auch, wenn man das anmacht. Dann. Wenn man das betätigt, dann wird so ein Vorgang ausgelöst. Hm. Aber das ist unnötig. Wichtig ist der mittlere und ich benutze es nie anders. Ja, ich benutze nur den Außen tatsächlich. Ich benutze den äußeren Ring nur. Irgendwie dann teilweise auch manchmal sind diese Duschköpfe auch so stark verkalkt, dass sie so unfassbar zentriert werden und unter so hohem Druck stehen, die Strahlen ja rauskommen, dass sie dir wirklich ins Fleisch schneiden einfach, die dir wie so ein Laserskalpell einfach dann durch die Hautschichten abfetzen. Aber das finde ich gerade geil. Dieses Gefühl, echt jetzt? Ja. Das Gefühl, wenn du gerade die Temperatur einstellst, schon mal die Dusche anmachst und dann aber noch neben der Dusche stehst, weil die Temperatur noch nicht stimmt, dann, wenn verkalkt ist und genau in dem Moment, obwohl du daneben stehst, so ein Strahl genau auf dich kommt, der die falsche Temperatur hat, ich hasse diesen einen Strahl. Nee, ich bin ja Duschkopfduscher. Also ich habe ja nicht den von oben runter, sondern ich habe den Duschkopf immer fest in der Hand. Und hältst du weg von dir dann? Halte ich dann weg von mir und dann, wenn's dann tue ich da so die Hand durch den Strahl und dann ballere ich mir den schön ins Gesicht. Wie sieht dein Badezimmer aus? Führ uns mal durch dein Badezimmer. Es ist sehr klein, man geht rein, rechts ist ein Waschbecken, davor ist die Badewanne und die Dusche und es ist sehr eng. Und oft sitzt die Katze, meine Mitbewohnerin, in der Badewanne, weil immer nachdem man geduscht hat, tropft der Hahn noch so ein bisschen. Was? Und gib mir ein bisschen was. Ja, und dann kommt die Katze immer, weil die hört das dann, dieses Tropfen. Ja, die und dann hört, kommt die Katze rein. Die hört das Leben. Ja, und dann kommt die Katze rein, setzt sich in die Badewanne und guckt halt diesem tropfenden Wasserhahn zu. Und ich denke mir so, weißt du, Katze, du machst das jeden Tag. Irgendwann muss da doch das Interesse weg sein, so, weil du raffst doch, wie es läuft. So, ja, das tropft halt noch eine Weile und dann hört's auf. Leben ist. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber auf der anderen Seite, man denkt sich so, ja, irgendwann hat man es dann auch alles gesehen, aber vielleicht freut es sich. Ich meine, wir haben ja auch Routine, weil wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, du schiebst dir jeden Tag deinen gleichen Shit rein und so. Und man hat natürlich seine Routine und vielleicht ist es für eine Katze auch so, dass sie einfach sagt, so geil, ich freue mich morgens irgendwie, wenn der Fettsack duscht, dann kann ich danach rein und dann tropft das wieder. Ja, ich glaube, sie sagt Fettsack zu dir. Ja, kann schon sein. Aber das finde ich spannend. Auch wie Haustiere, ich finde diese Videos toll, wo Haustiere mit einer GoPro versehen werden. Und dann zum ersten Mal sieht man ja, wie Tiere sind, wenn die Besitzer rausgehen. Da gibt es dieses Video von dem Hund, wie der sich verhält, wenn der Besitzer raus ist, mit einer GoPro auf dem Kopf, der einfach die ganze Zeit ein langweiliges Leben führt. Man denkt ja, der macht dann die Dinge, die er sonst nicht darf, aufs Bett gehen, auf die Tische springen und so. Aber eigentlich ist er total... Liegt er die ganze Zeit nur rum und wartet, bis er wiederkommt. Ja, das macht ihnen ja auch nur Spaß, wenn es verboten ist. So. Ich glaube, wenn die das einfach dürften, machen die es auch nicht. Ich glaube, die haben schon auch dieses verbotene Früchte. Hast du nicht manchmal das Gefühl, wenn du alleine in so einer Wohnung bist, dass du was Verbotenes machen willst? Dass du gerade was Unangebrachtes machen willst? Ja, schon ein bisschen. Das habe ich relativ häufig. Und manchmal springe ich auch mit Socken aufs Bett. Nee, das mache ich nicht. Das ist zu krass. Oh, schlafen mit Socken oder ohne? Ohne. Ja, ohne, ne? Mit Fenster auf oder ohne Fenster auf? Oh, Fenster auf jeden Fall. Tür auf oder Tür zu? Tür speerangelweit offen, sodass meine Mitbewohner schön den fetten, nackten Sack da liegen sehen können jeden Tag. Ich glaube, ich habe ja in Berlin ein halbes Jahr in einem Studentenwohnheim gewohnt und ich habe am ersten Tag habe ich das Fenster gekippt und am Tag des Auszugs habe ich das Fenster zugemacht. Und die gesamte Zeit dazwischen war das Fenster die ganze Zeit offen. Durchgehend, den ganzen Tag. Das war so ein Film aus Schweiß und Handcreme. Ja, also ganz dick. War dann da dran. Ja. Widerlich. Ja, aber es war eine schöne Zeit. Gerade als ich an dich liebend gedacht habe, an Jabba the Hutt gedacht habe, warum schläft der eigentlich in dem Palast da in so einem offenen Raum? Das ist der größte, der ist wahrscheinlich der reichste Mensch aus der Galaxis. Ja. Warum hat er nicht ein eigenes Zimmer? Aber schlafen Schnecken nicht sehr lange? Also ist das Schnecke? Klar, Space-Schnecke. Klar. Space-Schnecke. Aber ich glaube, das ist ja so die Idee, dass Schnecken extrem lange schlafen, dass sie teilweise sagen so, ach, Leute. Und dann 11 Tage ratzen die weg und dann wachen die wieder auf und dann so, oh, weiter Schneckensachen machen. Und ich glaube, das ist einfach dieser kleine biologische Funfact, hat George Lucas da einfach. Ah, Lucas wegen Luke, oder? Nee. Hat der Luke Skywalker nach sich selbst benannt? Wegen Lucas? Luke? Das glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Ich habe der Jabba nach seiner Oma benannt. Ja? Jabba Lucas. Ja, ich glaube, dass einfach da dieser Funfact rein. Und ich glaube, die andere Möglichkeit, also du kannst ihn natürlich erwürgen. Ich glaube, Leia hätte ihm aber auch einfach ganz viel Salz über den Kopf streuen können, mit so einem Salzstreuer. Und er wäre einfach langsam vergangen, Jabba da hat. Ja, Jabba, ist auch komisch, dass er auf Frauen steht, weil Schnecken sind bisexuell, weil sie beide Geschlechter annehmen können. Interessant. Ja, ich habe kein Geschlecht. Kennst du den Ausdruck weißes Gold? Nee. Für Salz? Heute würdest du dir sagen, weißes Gold, ja klar, ist Kokain. Koka. Ein bisschen. aber früher tatsächlich, das habe ich nie verstanden. Es hieß immer früher, Salz hieß weißes Gold. Ich glaube auch so, Fun Fact in meiner Familie, so immer wenn Salz genommen wurde, hieß es genommen. Ja. Wow. Salz. Ich hatte lange Zeit einen Salzstein. Ich war mal irgendwo auf so einem Bauernhof oder irgendwie so, und da stand so ein Pferd rum. Ein Salzstein? Ja, und da stand so ein Pferd rum und Pferde haben immer einen Salzstein. Zum Lecken. Wo sie dran lecken. Und ich dachte mir, sowas will ich auch haben. Wenn so ein Pferd an so einem Salzstein leckt, will ich auch einen Salzstein haben. Ja. Da hatte ich halt so einen Salzstein, den halt meine Eltern auf magische Weise hervorgezaubert haben. Ich glaube, das ist so der Hauptskill von Eltern, einfach Probleme lösen. So, kann ich einen Salzstein haben? Ja. Einfach so ein Tuch auf den Tisch ausbreiten, es wieder hochnehmen und dann ist da ein Salzstein drunter. Und dann habe ich den auch weggeleckt über, glaube ich, bestimmt zwei Jahre. Hast du den weggeleckt? Über zwei Jahre. Wie widerlich ist das denn? Ja, über zwei Jahre hinweg habe ich diesen Salzstein weggeleckt. Aber hast du doch den Speichel dann immer jeden, der ist eingetrocknet dann auch, und dann fängst du wieder an dran zu lecken? Ja, du hast auch jeden Morgen den Speichel von letzter Nacht noch im Mund. Aber da trocknet doch ein, dann sind da Keime. Und in dem Mund kannst du die Keime ja kontrollieren. Nein, der Mund ist mega rein. Nee. Da klar. Never. Hundespucke ist sauberer als Leitungswasser. Ich glaube, es ist nämlich nicht so. Ja, ist komplett erfunden. Ich glaube, es ist das Gegenteil. Exakt. Ah. Leitungswasser ist sauberer als. Nee, nee, ich weiß so nicht. Einfach. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Zungen. Ja, ach, man, komm, man soll doch mal auf mit man deinem soll auch mit Hunden nicht küssen, zum Beispiel. Ja. Aber nur weil du on camera bist, Stefan. Ach so. Das hat was. Hat mit nichts zu tun. Ja, bis die alle Müll ankamen. So, hey, auf damit. Naja, aber ich hatte diesen Salzstein, ich habe den über zwei Jahre einfach weggeleckt. Und weißes Gold hieß früher Salz. Ich weggeleckt zu werden. Jesus. Und auf jeden Fall, ich habe mich immer gewundert, weißes Gold, weil Salz so selten war, früher im Mittelalter und so. Du hast auch lange Salz gesammelt und so in einem Schrank immer wenn Salz über war, hast du immer gesammelt, oh, ist wertvoll. Ja, aber dabei ist doch Salz im Meer. Also es ist doch mega häufig. Diese Geschichte hätte viele Turns nehmen können. Die ist aber unerwartet, muss ich sagen. Aber es ist doch mega. Hast du mal versucht, mit Salz zu bezahlen? Nein. Aber ich bin tatsächlich, kannst du das so Wasser in zwei Händen halten, so in diesem Wasserschale? Ich kann das ganz schlecht. Ich bin auch nicht gut darin. Ich kenne aber auch niemanden, der gut darin ist. Nee, aber ich konnte es immer früher, meine Brüder immer so, geil, ich bin der Coolste, ich kann richtig viel Wasser in meinen Händen halten. Also wenn man die beiden Hände so zusammenfaltet. Ich kann Wasser aus unserem Stadtbrunnen nach Hause bringen. Geil. Immer ein bisschen mehr als du. Aber das, cool. Ich dachte mir, das wäre doch eine coole Schlag-den-Raab-Aufgabe. Beide kriegen so rote Flüssigkeit in die Hand. Und dann guckt man, bei wem das erste Mal ein Tropfen runtertropft. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Sendung mittlerweile nicht mehr existiert. Weil Leute wie du angefangen haben, die Spiele zu erfinden. Weil die einfach dann auch immer so Einsendungen bekommen haben von Leuten. Hey, ein cooles Spiel wäre doch irgendwie, man muss eine Stunde genau schätzen. Oh, nicht schlecht. Oder sowas. Dann müssen sie irgendwann sagen, jetzt. Gibt es da schon von einer Minute oder so, haben die gemacht, oder? Ist das nicht eine geile Gameshow? Wir suchen noch bei guter Arbeit, Gast. Erst mal die Stunde los, und dann sitzen die da und dann nach einer Denk Stunde müssen sie sagen so, jetzt. Denk genau. Nee, jetzt. Hm. Nee, du darfst nicht korrigieren. Vielleicht darfst du einmal besser einen Joker fast vielleicht. Ja. Und darfst einmal nach Zeit fragen. Aber sonst ist die ganze Zeit die Stunde, ist einfach nur wie still. Wie spät ist es? Da denke ich mir auch dann so, im Publikum könnte doch jeder einfach so einen Komplizen sitzen haben, der dann einfach so sagt so. Ja, deswegen gibt es diese Chance auch nicht, oder? Naja. Ja, weiß oder? Ich nicht. Bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gab es mal bei Schlag den Raab dieses eine Spiel Menschenkenntnis, wo 10 Menschen dann da saßen und dann hieß es mal die Frage, wie viele von denen waren schon mal bei einem Fußballspiel? Und dann mussten die Anzahl schätzen, von 1 bis 10 halt. Mhm. Und meistens hat einer von denen dann auch gewonnen von den Spielern. Ach was. Ja, und ich frage mich immer, ob die das nicht beeinflussen konnten, die Leute, die da saßen. Ach so. Die können einfach lügen. Weil sie ein Trikot getragen haben, meinst du, oder was? Ja. Von ihrem Lieblingsverein. Ja, ja, das stimmt. Die können auch lügen einfach. Das ist nicht sicher, das Spiel. Also würde ich nachträglich nochmal gerne alles anfechten. Game-Shows ausdenken ist bestimmt auch ein cooler Job eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Würdest du gerne mal ein Brettspiel entwickeln? Wenn ja, das würde ich gerne machen. Und sagst so, hey, hast du Bock auf ein Brettspiel? Ja, mega gern. Ich habe ja immer noch die Idee für ein Spiel, aber ich krieg's nicht geknackt. Okay, schieß los. Und zwar, stell dir einen Billardtisch vor. Ja, okay. Und stell dir bunte Kugeln vor. Okay. Und dann stell dir einen langen Holzstock vor. Aber jetzt pass auf. Du musst würfeln. Nein, also stell dir einen Billardtisch vor und jetzt stell dir darauf 3 Münzen vor, die in so einem Dreieck liegen. Und du musst immer da durch. Ach, come on. Das spielt doch jeder. Hä? Aber ergibt es denn Sinn, das Spiel? Ja, du musst immer da durch. Naja, und dann immer abwechseln. Wer zum ersten Mal, genau. Und ja, genau, wer zum ersten Mal daneben trifft, hat verloren. Wer zum ersten Mal auf die gegnerische Seite randotzt, mit einer Münze, hat gewonnen. Man muss sozusagen ein Tor schießen beim anderen. Aber man kann dem anderen ja auch die Schüsse mies machen, indem man die Münzen so legt, dass der keinen guten Move machen kann. Also ich finde es spannender, das Spiel. Du brauchst das Tor ja gar nicht. Du musst einfach immer ein Tor schießen. Also es gibt drei Münzen, du musst immer ein Tor schießen. Und immer, wo jemand zum ersten Mal es schafft, kein Tor zu schießen, hat der andere gewonnen. Das heißt, du musst am ehesten versuchen, so eine gerade Linie zwischen den drei Punkten zu erzeugen, dass der andere kein Tor... Das ist besser. Das ist cooler. Naja, vielleicht funktioniert meine Idee auch. Probier das mal zu Hause. Ich wollte immer einen Billardtisch haben. Was ist ein Billardtisch? Ja, auch Billardtisch, geil. Ich glaube, so wie du einen Seilstein haben wolltest, wollte ich einen Billardtisch haben. Meine Eltern haben es nicht möglich gemacht. Stattdessen gab es eine Tischtennisplatte. Lame! Okay, mach mal ein Wasser auf. Willst du auch Wasser? Aber leise bitte. Ja. Yeah. Ah, immer dieses krasse Wasser hier immer. Das ist so... Dieses Viva con Agua. Ja, ist gut. Das ist gutes Wasser. Oh, wir haben noch Nüsschen. Ah, ja, komm, so ein Nüsschen. Oh, was ist denn dein Abend so? Du kommst nach Hause. Das ist doch auch nicht großartig anders, oder? Ja, ist erstmal auf. Ist ja nicht so, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Ist erstmal in Ruhe auf. Komm. Nö. Ich komm. Nö, also. Also, ich komm nach Hause und. Ja, koche ich was, lese ich noch was und dann spiele ich noch ein bisschen Klavier und dann gehe ich ins Bett. Klavier? Hm? Hast du Klavier so? E-Piano, klar. E-Piano. Habe ich schon mal erzählt, klar. Was spielst du dann also? Tonleitern. Auf und runter. Das spielst du auf jeden Fall auch. Stars, weil ich bin ja faul. Und ich habe zum Beispiel auch lange Gitarre gespielt, aber ich habe nie wirklich Noten lesen gelernt. Also ich kann Noten lesen einigermaßen, aber sobald die diese oberste Linie oder unterste Linie verlassen, bin ich raus. Hallo. Und ich weiß dann auch nicht, weil bei der Gitarre gibt es ja jeden Ton mehrmals auf verschiedenen Seiten, also um dreimal, glaube ich. Das heißt, entweder hoch auf einer tiefen Seite oder so in der Mitte der nächsthöheren Seite zum Beispiel. Und das habe ich nie gerafft so. Also ich habe dieses Konzept natürlich schon verstanden, aber ich konnte nie intuitiv dann die Griffe anders greifen an einer anderen Position so. Und das hat es mich sehr erschwert, weil ich dann oft aus der Scham heraus, dass ich das nicht weiß, im Unterricht dann auch oft so getan hätte, als wüsste ich Bescheid. Und ich habe nie die Namen der Akkorde gelernt und so. Und jetzt versuche ich bei Klavier wirklich erstmal die Basics zu lernen und so wirklich so eine Schaltung von ich sehe die Note und weiß sofort, wo auf dem Klavier die ist, dass ich auch blind spielen kann oder so. Und dann erst versuche, Stücke zu lernen. So. Und das ist echt fucking nervig und anstrengend. Ja, nee, lass es mal. Das ist so anstrengend. Aber ist das so, dass man, wenn man Gehirnarbeit verrichtet, also mit dem Gehirn Energie verbrennt, das ähnlich ist wie Sport? Oder ist das ein Quatsch? Ist es ein Jux? Weil ich rede mir ein, ich mache seit ein paar Jahren keinen Sport mehr, also null Sport. Und ich habe nicht wirklich viel zugenommen. Ob das damit zusammenhängt, dass man einen Job macht, wo man relativ viel nachdenken muss? Ja, das ist eine gute Frage. Es heißt ja auch so, dass das Gehirn die meisten Kalorien verbraucht von allen Organen und so. Aber was heißt denn dann wenig Gehirnaktivität gegen viel Gehirnaktivität? Mhm. Also, wenn du jetzt eine Serie schaust, würde ich jetzt eher mal sagen, du hast eine geringe Gehirnaktivität, weil du passiv bist. Es sei denn, du schaust eine sehr schwierige Serie. So Blues Clues oder sowas. Ja, zum Beispiel. Wo du miträtst. Wo du Tom Turbo raten musst. Und dann denkst du auch, fuck, was war jetzt der Hinweis? Eis! Nein, ein Hinweis! Ah, jetzt geht der in die Feuerwelt. Nein. Trotz. Ja, sowas, aber ich kann es auch schwer sagen, es ist schwer zu sagen, weil bei mir ist es oft so, dass selbst wenn ich nur passive Sachen mache, ich viel nachdenke, auch viel unnötig nachdenke. Deswegen weiß man nicht genau, was sind denn dann schwierige Gedanken und was sind leichte Gedanken. Wenn du zum Beispiel überlegst, so, was esse ich heute zum Mittag, ist es jetzt schwerer, als wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie 40 mal 38 rechnen musst. Ist das jetzt schwieriger, gute Frage, als wenn du sagst, okay, keine Ahnung, was hatte ich gestern, du meinst, mach mal für eine Hose an? Du lässt gerade gleich, dass es also entweder keine Gehirnaktivität gibt oder Gehirnaktivität. Und stellst mal in Frage, ob es verschiedene Stufen hat. Das wird wahrscheinlich schon eine Skala sein, aber was unterscheidet denn leichte Gedanken von schweren Gedanken? Soweit bei Bewegung ist klar, je schneller du läufst, desto anstrengender ist es, desto mehr Kalorien verbrauchst du. Oder je mehr Gewicht du hebst. Aber was ist das denn bei Gedanken dann? Ich weiß auch nicht. Ich will auch mal in Frage stellen, dass ein Fußballer weniger Gedanken verbrennt als ich zum Beispiel. Ich glaube, es ist ähnlich, wenn er jetzt über räumliches Denken nachdenkt und wo muss ich den Pass hinspielen? Bist Thomas. Wie heißen vom, die Leute alle vom nochmal? FCB. Den reinmacht. Vorne. Einfach das Rund ins Ecke gekriegt. Ja, aber ist es dann zum Beispiel, ist dann... Hat dann ein dummer Mensch, verbraucht er dann mehr Kalorien mit den gleichen Gedanken, weil er das ineffektivere Gehirn hat sozusagen, als ein kluger Mensch? Ja, hat er einen höheren Threshold, wie jetzt ein Sportler wahrscheinlich auch mehr leisten muss, um die gleiche Kalorienverbrennung hinzukriegen wie ein fetter Mensch, der einen weniger effektiven Körper hat? Ich glaube, verbrennt ein 100-Meter-Sprinter auch beim 100-Meter-Sprint weniger als ich beim 100-Meter-Sprint? Naja, klar, weil er schneller ist. Aber wenn jetzt die gleiche Strecke in der gleichen Zeit läuft, glaube ich, wird der Athlet weniger Kalorien verbrennen. Weil das ist ja die Idee, dass der Körper Muskeln effektiver macht, wenn er merkt, die werden häufig benutzt. Oder? Das ist doch die Idee. Deswegen wachsen die Muskeln. Die reißen dann. Die Muskeln reißen, das ist Muskelkater. Und dann bildet sich das neu. Dann bildet sich eine Phase neu in verstärkter Form. Ja. Das ist Muskelaufbau. Hat jetzt keine Frage beantwortet, die du gestellt hast? Ich hatte als Kind einen Kumpel, bei dem war es andersrum. Der hat, wenn er sich angestrengt hat, Muskeln abgebaut. Und das ist echt eine scheiße Situation. Der war einfach der größte Muskelprotz. Du saß faul in der letzten Reihe. Ja, aber der saß, der hat sozusagen gestartet mit ganz vielen Muskeln. Als Bodybuilder. Und hat immer weniger ab, also anders als vielleicht anderem Leben. Aber das war echt weird. Weil er dachte sich halt so, ja, wenn ich jetzt halt renne, dann verliere ich halt Muskeln, die kriege ich nie wieder. Das ist halt wie bei so einer Lebensenergie. Du musst halt dir halt deine Lebensenergie einteilen für den Rest deines Lebens. Stimmt, er muss ja eine Muskelmasse muss sich einteilen. Ja. War das denn ein Defekt oder habt ihr das scherzhaft behauptet? Das, glaube ich, haben die Ärzte eben auch scheiß gesagt. Ich glaube, das war nur ein Ulk. Deswegen, glaube ich, mag ich das nicht, seriöse Berufe auszuüben, wie ein Naturwissenschaftler oder so. Scherze kommen nicht gut an. Wenn du mal könnte aber auch die Situation lockern. Gags im Forschungspapier habe ich noch nicht gesehen. Nee. Studien? Aber es gibt ja auch so die Theorie, dass man nur eine gewisse Art von Herzschlägen, Anzahl von Herzschlägen hat in seinem Leben und man die halt irgendwann verbraucht hat. Krasse Theorie. Ach so, meinst du das? Ja. Das und wenn du halt oft verliebt bist oder so, dann hast du halt echt ein Problem. Dann sagen so, scheiße. Ja, aber wenn du Schauspieler bist und immer nervös bist, weil du dich in Ausnahmesituationen bringst, ja, auf einer Bühne, dann lebst du ja auch weniger, weil du ja der Puls sich erhöht. Oder als Sportler. Was ist eine dumme Theorie? Sportler leben noch länger. Weiß ich nicht. Die gehen auch kaputt, oder? Ist es nicht so, dass Sportler nach ihrer Karriere total kaputt sind einfach und dann irgendwie auch körperlich schlechter dastehen als normale Menschen? Oder? Ich glaube, wir begeben uns gerade in Terrain, wo wir nicht unbedingt hingehören. Das ist wie so in so einem Videospiel, wenn man in der Zone ist, wo man nicht hingehört und dann wird man zurückteleportiert. So, redet mal lieber wieder über Penisse und über Duschköpfe. So. Ja, das macht GTA Vice City schlau, weil am Anfang die Meldung kommt in allen Radios, dass die Brücken gesperrt sind aufgrund einer Unwetterwarnung. So, dann macht das Spiel aber nicht richtig, genau, dass es irgendwie anfängt, das Wetter auch anzugleichen, sondern es ist meistens halt einfach Miami, Florida-Wetter. Mhm. Geil, alles ist Sonne, überall fahren Rollergirls lang, alles cool. Und eigentlich sind alle Brücken trotzdem gesperrt. Naja, Trottel. Idioten. Rockstar Games. Habe ich mir jetzt mal wieder runtergeladen. GTA Vice City ist für mich das beste GTA. Ich liebe GTA Vice City. Ich finde diese ganze Stimmung, die das verbreitet, total geil. Ich finde es cool, die Musik finde ich cool, ich finde die Autos cool, ich finde die Stadt cool, alles cool. Ich habe immer das Gefühl, dass das Leben wie so ein, dass auch so die Grafik-Engine der Realität irgendwie so ein bisschen hinterherhängt. Hast du nicht mal das Gefühl, dass du denkst so, du siehst so Häuserfassaden und du denkst so, komm, dahinter ist doch nichts. Oder? So von wegen so, da ist, also wenn ich da jetzt reingehe, da ist da nichts drin. Weil du hast ja immer nur so diese paar Gebäude, du gehst vom Supermarkt nach Hause, arbeiten, ja, Supermarkt nach Hause, arbeiten. Du hast nur ein paar Gebäude 3D gefüllt. Genau, die sind halt betretbar. Und die anderen NSCs, wo die da alle hinlaufen, weißt du einfach nicht so. Und dann gehst du da rein und wenn du eine gute Engine hast, dann generiert die das schon. Aber wenn du jetzt ganz schnell wohin läufst, ich glaube, wenn du jetzt von hier aufstehst und ganz schnell irgendwo hinrennst, womit die Engine nicht rechnen konnte und du einfach die Tür aufmachst, dann kann sein, dass du dann irgendwie so einfach nur so graues Wabern siehst oder so. Ist ja manchmal so, dass Gespräche mit Fremden seltsam sind. Und ich glaube, wenn sie richtig seltsam sind, hast du einfach zu früh diesen Menschen in deinem Level angesprochen. Ja. Der ist noch nicht dafür bereit. Das ist auch wie, wenn du bei Pokémon Leute ansprichst, die noch nichts zu sagen haben, dann wiederholen sie sich. Ja. Oder dann sagen sie Dinge, die uninteressant sind, die du nicht wissen willst. Die ein bisschen awkward. Die Gespräche, wenn du Pokémon führst am Anfang, wenn du mit jedem sprichst immer in der Stadt, sind die immer ein bisschen awkward. Ja, die wiederholen sich auch so und die sind alles ein bisschen seltsam. Die erzählen dir Dinge, willst du nicht wissen. Ich glaube auch, dass das das große Problem von Quantenphysik ist, weil je detaillierter die Naturwissenschaft die Materie versucht zu erforschen, desto mehr stößt sie auf Hindernisse, einfach weil die Realität noch nicht existiert. Die muss erst noch konstruiert werden, weil die Realität nie damit gerechnet hat, dass der Mensch so weit kommt. So finden wir, ja, passt schon, fick dich Atome. Und dann, fuck, scheiße, die kriegen Atome raus. Denkt ihr mal irgendwas aus, was darunter ist, so Quarks, scheiß, so. Und dann, aber weiter geht's noch nicht. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen warten, bis die Realität sozusagen nachzieht, bis dieser Buffer. Ich glaube einfach, Stringtheorie ist so eine Art Buffer-Theorie, dass man sagt so, ja, halt die mal hin, bis wir uns was Besseres ausgedacht haben. Ich habe mir bei Westworld gedacht, also das ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass wir mal irgendwann Leben kreieren aus der... Ja, wurde doch jetzt gemacht mit so einem kleinen ekelhaften Fleischbällchen, das dann durch die Gegend gelaufen ist. Krass, ja. Also das ist ja nicht unwahrscheinlich. Und es ist auch evolutionstheoretisch, glaube ich, nicht unwahrscheinlich, dass das Leben, was wir kreieren, perfekter ist als das Leben, wo wir kreiert wurden. So, und angenommen, ich spinne das mal weiter... Wenn das Leben perfekter ist, wird es unser Leben vernichten irgendwann, weil es durchsetzungsfähiger ist. In dem Moment, wo das passiert, glaube ich, hat sich eine neue Welt gebildet, ein neuer Mensch. Und was, wenn das schon mal so war? Was, wenn wir auch nur, wenn wir das vernichtet haben, was vor uns war? Und es war ja auch so in gewisser Weise. Und stell dir mal vor, es gibt Alienrassen, die krass weit sind und weiterentwickelt sind, weil Leute wie wir die entwickelt haben. Es kann gut sein. Ich habe letztens die Doku von Werner Herzog gesehen über Vulkane. Richtig coole Doku, die auch mega abschweift in ganz weirde Ecken. Ja, die in Nordkorea sind. Plötzlich. Ja, genau. Und dann, die haben auch seinen Teil über Archäologie und Menschheitsforschung, Anthropologie. Und da meint ja auch dieser eine Forscher, der diese Knochen sucht in der Wüste, der meinte auch, dass es mal eine Zeit gab in der Menschheitsgeschichte, wo es irgendwie nur noch 400 Menschen gab und es locker gewesen sein könnte, dass der Mensch einfach ausgestorben wäre. Weil wenn die 400 halt irgendwie Grippe gehabt hätten oder gesagt haben, ach komm, jetzt Fortpflanzung, so hübsch ist sie auch nicht, dann war es das einfach, dann. So, aber die haben es tatsächlich auf die Reihe gekriegt, die Fackel weiterzutragen, sodass es uns heute 7 Milliardenfach gibt. Glaubst du, dass wir die Evolution beendet haben? Nein. Ich glaube, der Mensch entwickelt sich nicht mehr weiter. Also wir verbessern uns ja nicht mehr, weil die Gesellschaft immer liberaler wird. Und in dem Moment, wo wir halt jeden akzeptieren, wie er ist, und es kein Ellenbogen mehr ist, was die Natur ja ist, die ja eigentlich... Oh, klar, natürlich ist genau das gleiche Ellenbogen. Du suchst deinen Geschlechtspartner immer noch aus. Natürlich, ja, aber die Leute bleiben ja nicht mehr über. Ja, also, aber nach anderen Kriterien natürlich. Schwache Leute bleiben ja auch nicht mehr alleine, wie damals in der Natur. Die kranke Leute sterben nicht mehr einfach. Der Schwächere, der in der Natur ausgesiebt wird, weil er nicht überlebt, weil er sich nicht fortpflanzt. Ja gut, aber das ist halt eine Weiterentwicklung der Evolution. Das ist ja nicht notwendigerweise schlechtere Evolution. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist wahrscheinlich, wir verändern die einfach gerade maßgeblich. Und ich glaube, du kannst dich ja nur verändern, indem du falsifizierst. Indem du Leute aussiebst, die sich nicht fortpflanzen. Indem die Stärksten überleben. Und in dem Moment, wo wir das jetzt nicht mehr machen, sondern wo wir anfangen, jeden mitzunehmen, auch ein Dicker, der sonst auf der Strecke bleiben würde. Ja, aber der pflanzt ja dann vielleicht nicht fort, weil er zu fett ist. Klar wird das passieren. Also ich meine, dafür ist die Gesellschaft ja viel zu liberal, dass solche Leute irgendwie keinen Partner abbekommen oder sowas. Also das ist immer eine interessante Statistik, wie viel Prozent der Bevölkerung sich tatsächlich fortpflanzen und wie viel nicht. Genau, und wer? Und ich glaube, es ist einfach... Und wer? Ich will Namen. Ja, ich will Namen, weil ich will wissen, welcher... Ich glaube, der exakte Querschnitt der Menschheit pflanzt sich auch fort. Steile These, okay, aber ich glaube, und das hindert einfach gerade, dass auch Behinderte pflanzen sich fort, was in der Natur nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen, weil dank neuer Technologien und was auch immer. Und deswegen, glaube ich, verhindern uns gerade daran, bessere Menschen zu werden, weil wir das gestoppt haben. Würdest du sagen, deine Gene sind es wert, weitergetragen zu werden? Also angenommen jetzt mal rein die hypothetische Theorie, dass du keinen Geschlechtspartner findest. Würdest du dann irgendwann sagen so, ey, fuck you, das ist unfair. Ich habe überdurchschnittlich gute Gene, die müssen weitergebracht werden. Nee. Wir müssen der Menschheit helfen mit meinen Genen? Oder würdest du sagen, zum Glück bin ich raus aus dem Zu Pool? Groß, ja. Trichterbrust, verschiedene andere Behinderungen, Krebs vorbelastet, ja. Herzinfarkt vorbelastet. Ich glaube, meine Gene sind es wert, weitergetragen zu werden. Weg damit eigentlich. Nee, auf jeden Fall weiter. Ja? Leute sollen krepieren. Leute sollen die gleichen Erfahrungen machen wie ich. Die gleiche Scheiße gehen wie ich. Klar. Nee, ich glaube schon, dass es wert ist. Weißt du, auch wenn ich es körperlich nicht so hab, hier oben. Ich denke nach. Ich denke über Dinge nach. Ich weiß, Stefan hat gerade auf seine Kopfhörer gedrückt. Die sind es wert, weitergetragen zu werden. Ich hatte heute lange Zeit aus Versehen deine Kopfhörer an, übrigens. Ach, fuck you. Sorry. Was hast du gehört? Hast du meine Sachen gehört? Nee, ich habe meine Sachen gehört. Du hast meine Telefon. Wie das denn? Ich habe mich eingehackt in deine Kopfhörer. Also, weil wir haben dasselbe Modell. Aber angenommen, mein Telefon wäre gegangen, hättest du mein Telefon gehört? Hättest du mein Telefon gehört? Bist du mit meinem Gesprächspartner telefoniert? Ja, genau. Ja, das kann ja gut sein. Na cool, gut zu wissen. Auf jeden Fall. Wie sieht's aus mit neuen T-Shirts? Uns wurden neue T-Shirts-Design geschenkt. Mhm. Das interessiert dich überhaupt nicht, ne? Das interessiert dich scheiße. Doch, Smisma habe ich gesehen. Ja, Smisma. Vielen Dank für die ganzen Smisma-Einsendungen. Vielen Dank auch an Leute, die dieses Run-DMC-Logo sehr gut verstanden haben und Smisma in einer Zeile geschrieben haben. Ja, auch Schreibschrift. So. Die Idee von Run-DMC ist halt, dass es zwei Zeilen sind. Einmal Run und dann DMC. Aber vielen Dank trotzdem an alle. Vielen Dank dafür. Ihr seid einfach die Besten. Hast du einen Tipp? Hast du einen Tipp für uns? Für irgendwie einen Tipp, was man so machen kann, mal unternehmen kann, was man mal abends machen kann. Neben Kino gehen zum Beispiel. Mhm. Hast du da mal einen Tipp? Wo kann man hingehen? Was gibt es zu erleben? Wo willst du mal gerne hin? Ich fände es cool, wenn ich irgendwie sowas wie ein Museum oder ein Theater oder eine Konzerthalle hatte, wo ich mich richtig gut auskenne. Früher, als ich in München war, da war ich irgendwie, jedes Wochenende war ich im Residenztheater in München. Und irgendwann fängt man an, man lernt die Leute kennen, irgendwie die Garderobiers, irgendwie man begrüßt sich, man kennt den Spielplan irgendwann auswendig, man kennt so den Intendant so ein bisschen, man weiß die verschiedenen Regisseure, die Schauspieler, man hat so eine Verbindung so, das ist so eine erweiterte Familie. Und das ist eigentlich schön, da habe ich mir gestern eigentlich darüber gedacht, dass ich das mir so ein bisschen vermisse, dass ich nicht so in dieses Städtische mit eingebunden bin, so die verschiedenen Institutionen der Stadt irgendwie, so das Museum und dann so, dieses neue Theaterstück, jetzt irgendwie das Furore. Man ist da völlig raus. So. Ich hab gemerkt, ich bin überhaupt nicht mit der Stadt im Einklang. So. Ich bin völlig abgekapselt davon. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und kleiner Spoiler, vielleicht ziehe ich bald um innerhalb von Köln und wohne dann in der Nähe des Hauptbahnhofs, wo ja auch die große Konzerthalle ist und das Ludwig-Museum und so und auch viele Leute. Und dachte mir so, vielleicht kann man sich dann mal so ein bisschen mehr ins Stadtleben werfen, irgendwie mal zu gucken, so was, so internationale Musikstars, so Komponisten, Klassiker, irgendwie, vielleicht sind die dann auch mal in Köln, man kriegt das alles gar nicht mit. Vielleicht haben wir irgendwie schon krasse Jahrhundertkonzerte, Jahrhundertphänomene verpasst. Ja, wo man einfach sagt, so, ey, wo wart ihr denn 2008, als irgendwie Yang Beng Zhao seine einmalige Vivaldi-Interpretation gegeben hat und man denkt sich so, ja, ich habe da irgendwie True Detective gesehen. Geile Serie. Schaut euch True Detective an. An der Stelle. Die erste Staffel ist richtig gut. Über die zweite Staffel können wir reden in einem separaten Chatroom, den ich momentan einrichte. Oh, würdest du das gerne mal machen? Ja. So eine Service-Seite, so ein Chatbot, was für dich schreibt, wie du schreiben würdest. Ich will ja nicht mit den ganzen Leuten schreiben, aber ich würde gerne jemanden haben, der wie ich mit den Leuten schreibt. Meine Meinung vertritt und meine Meinung, die Argumente gewinnt, weil es einfach ein guter Chatbot ist. Ich versuch weg von Meinung zu kommen. Ich versuche keine Meinungen mehr zu haben. Die Welt ist voller Meinungen, alle haben Meinungen. Irgendwie. Naja, gut, das ist ja alles fake hier so. Aber so privat versuche ich mich immer weiter. Ich versuche mich weiter im Ignorieren zu üben. So einfach so Dinge wahrnehmen, aber keine Meinung dazu haben. So, man hat eh keine Ahnung von gar nichts. So, man, ja, soll genau, das stimmt. So, man hat keine Ahnung. So, dann, das nervt gerade so bei Politik Filmen am meisten. So, das ist dann so, ja, man hat doch keine Ahnung von dem Ganzen. So. Es war doch schon oft so, dass man sich denkt, so, ja, dieses, was weiß ich, irgendwie Irakkrieg ist total schlecht. Und dann sieht man eine Doku und man sagt, nee, stimmt, ist total scheiße. Dann sieht man eine neue Doku und sagt, ja, stimmt, ist total scheiße. Ja, dann sieht man und dann hört man so eine Talkshow, wo denkt man sich, ja, okay, ich habe einfach keine Ahnung. In den Gebieten, in denen ich Ahnung habe, so keine Ahnung, jetzt wenn man mich fragt, irgendwie zu welcher DSA-Zauber ist der beste, da kenne ich mich aus, da kann ich eine valide, sinnvolle Meinung dazu abgeben. Welcher ist der beste? Culminatio. Ist eine gute Meinung, kann ich abgeben. Da kann ich was zu sagen, aber dann zu anderen Sachen kommen. Leute, aber es ist zynisch. Es ist zynisch, weil du dich dann am Weltgeschehen nicht mehr beteiligst. Ich nehme das wahr. Ich versuche so viel zu verstehen, wie es geht, wie es mich interessiert. Aber ich versuche die Meinung Leuten zu überlassen, die sich damit auskennen. Ich habe keinen Bock mehr auf Meinung. Das ist das Zeitalter der Meinung. Zeitalter, dass jeder hat das seine Meinung. Das ist, glaube ich, eher. Ich glaube, es ist eine sehr populäre Meinung, die du gerade vertrittst. Keine Meinung. Ja, weiß ich nicht. Das ist doch genau dieses Twitter-Ding. So, Leute haben keine Meinung mehr. Leute schreiben über das Thema, machen das über das Thema Gags, über das sich gerade geschickt, Gags zu machen. Ich glaube, es ist einfach so. Und dann, die haben keine Meinung dazu. Ich glaube, die alle haben eher so eine ironisch distanzierte Haltung zu Dingen. So, also ich glaube, die wenigsten regen sich wirklich über Trump auf. Die meisten Leute fragen sich, wie können sie einen Tweet darüber machen, dass man sich über Trump aufregt. Ja. Das ist, glaube ich. Ja, ich habe keine Ahnung. Auch das ist eine scheiß Meinung. Alles ist schon eine scheiß Meinung. Das stimmt. Naja. Ciao. Vielen Dank für eure. Macht's gut, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, das Podcast-UFO hebt ab. Schlägt Zug. Bald gibt es übrigens eine Titelmelodie. Intro.